نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtssafar habe ich schon Deutsch, barakallahu fikum. Und wir waren im Jahre 5 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, und wir machen heute weiter. إذن كنا في السنة الخامسة من سيرة للهجرة من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنا قد وصلنا بارك الله فيكم إلى غزوة الخندق أو الأحزاب. وغزوة الخندق بارك الله فيكم كانت عبارة عن حملة كبيرة شنها الكفار قريش واليهود الذين كانوا في المدينة، والذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من المدينة. فبدأت يهود تؤلف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل حيي بن أخطب النضري وسلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع ونفر، حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم حتى نستصل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أهل قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول عليكم السلام، أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منهم. يعني سبحان الله، نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بموسى عليه السلام ونؤمن بالجنة ونؤمن بالنار وكل شيء، ورغم ذلك قالوا أن دين الوثنية عبادة الأصنام خير من دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستمرت اليهود في تأليب القبائل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهبت يهود إلى بني مرة وبني فزارة وبني أشجع وبني سليم وبني سعد وبني أسد، كلها مع قريش تريد الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. فتجمعت الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت قريش وعلى رأسها أبو سفيان في 4000، 4000 منهم معهم 300 فرس و 1500 بعير، 300 فرس و 1500 بعير، ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي قتل أبوه يوم أحد. وخرجت غطفان يرأسها عيينة بن حصن اللي قلنا اسمه الأحمق المطاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحه وكان معه 1000 فارس. وخرج بنو مرة في 400، وبنو سليم 700 مقاتل، بنو أسد بنو أشع، وهكذا صاروا 10000 مقاتل، قائدهم أبو سفيان، وقصدوا المدينة. وكانت الخندق في شوال سنة 5 عند جمهور العلماء من أهل المغازي وغيرهم، وهو الصحيح. اختلف متى كانت غزوة الخندق. فاستشار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه ماذا يفعلون، لأنه هذا العدو ما كان، يعني ما كان قد عدوا له عدة، أو أنه يتصوروا أنه 10000 مقاتل يهاجمون المدينة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتقدم سلمان الفارسي رضوان الله عليه بتلك النصيحة العظيمة، وهي أن المدينة بارك الله فيكم من طرف فيها النخل، ومن طرف فيها اليهود، ومن طرف فيها الحرة، وبقي طرف واحد يدخل منه وهو الجهة الشمالية لأنها عورة المدينة. يعني نصح بأن يحفر خندق في تلك الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة، شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكان هذا رأي سلمان الفارسي، فحفروا هذا الخندق وبدأوا بحفره، وكان الجو باردا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر ويحمل التراب بنفسه، وكل عشرة عندهم 40 ذراعا حتى يحفروا. وكل المهاجرون والأنصار كل يريد سلمان على طرفه، يعني على جهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. طبعا بارك الله فيكم، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته يحمل من تراب الخندق حتى وار عنه التراب جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها، يعني يقول: أبينا أبينا. طبعا استمر حفر الخندق 6 أيام وهم يحفروا الخندق. طبعا هنا المنافقون تخاذلوا وتسللوا إلى أهلهم دون إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا يتلى في هؤلاء المنافقون. عرضت للمسلمين صخرة بيضاء صلدة ما استطاعوا كسرها، فذهب سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر، فجاء فضرب الصخرة ضربة صدعها صلى الله عليه وسلم، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها، يعني أضاءت المدينة حتى كأنها مصباحا في ليل مظلم، هذه الضربة الأولى. كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم ضرب الثانية فكبر وكبروا، ثم ضرب الثالثة فكبر وكبروا، فسألوا: يا رسول الله، عن هذا الأمر، فقال: لقد أضاء لي من الأولى قصور، ومدائن كسرى، المدائن عاصمة كسرى، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة بالثانية القصور الحمر من أرض الروم، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ومن الثالثة قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا: موعود صادق. طبعا وصدقت الأمر. وقام المسلمون بعد أن حفروا الخندق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من المسلمين، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وحمل اللواء زيد بن حارثة للمهاجرين، ولواء الأنصار سعد بن عبادة رضوان الله عليهم، وجعل الأطفال والنساء في الحصون، وأسند ظهر الجيش إلى جبل سلع، وجعل الخندق بينه وبين المشركين. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود أنهم ما يعني ما يتركوا عدوا يقاتل ضد المسلمين من طرفه. بارك الله فيكم. Vi reden über die Verbündeten und über Al-Ahzab, das wird die Verbündeten, oder Al-Khandaq, das ist der Tunnel. Und diese Ereignis, oder weil sie sowas nicht erlebt haben. Die Juden, die in Medina waren, es gab einen Teil von ihnen, der Prophet Muhammad SAW hat sie vertrieben aus Medina, weil sie schlecht gemacht haben und weil sie die Verträge mit ihm nicht gehalten haben. Und diese Leute, die anderen, die schon drin waren, sie haben angefangen, die Araber in Arabien zu kontaktieren, damit sie sich alle versammeln und gegen den Propheten Muhammad SAW was vornehmen. Huyay ibn Akhtab, der Führer von Bani al-Nadir, Salam ibn Abi al-Haqiq und andere Führer von den Juden, sie sind nach Mekka gereist. Und sie sind zu Leuten von Mekka gekommen, um sozusagen ihre Unterstützung zu bekommen. Da hat man ihnen gesagt, die Leute von Mekka haben den Juden gesagt, welche Religion ist besser? Das, was wir Götzendiener machen, oder was Mohammed sagt, sallallahu alaihi wasallam? Die Juden haben ihnen gesagt, natürlich, eure Religion ist besser. Subhanallah. Die Muslime, der Prophet Muhammad SAW bestätigt Judentum und bestätigt Moses a.s. und macht, ich meine, was Moses a.s. gesagt hat. Und der Prophet SAW glaubt an den gleichen Gott, an den Moses geglaubt hat. Und die haben fast alles das Gleiche. Trotzdem haben wir gesagt, nein, Götzendienerei ist besser als Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die Juden dann sind gegangen damals zu Bani Murra, Bani Fazara, Bani Asja, Bani Sulay, das wird zu vielen arabischen Stämmen. Sind sie gegangen und die haben mit ihnen gesprochen und so hat man 10.000 Kämpfer gesammelt. 4.000 von Quraysh, von Mekka. Ghatafan ungefähr 1000, Bani Murra 400, Bani Sulaym 700 und insgesamt hat man barakallahu fik 10.000 Kämpfer zusammengebracht und sie wollten in Richtung Medina marschieren. Als sie in Richtung Medina marschierten, hat der Prophet natürlich Nachricht bekommen. Information bekommen, dass diese Leute in Richtung Medina marschierten. Was sollte der Prophet hier tun? Er hat seine Gefährten gesammelt. Und er hat sie um Rat gefragt, was kann ich tun? Die Medina, wenn man die Medina kennt, dann gibt es sozusagen wie vier Richtungen. Wir sagen Norden, Süden, Osten, Westen. Von einer Seite ist Medina von, es gibt dort von dieser Seite Palmen und Häuser. Von der anderen Seite Berg. Von der dritten Seite sind die Juden mit ihren Häusern. Dann bleibt nur eine Seite und das ist die nördliche. Das ist sozusagen die Schwachstelle für Medina. Salman al-Farisi, radhiyallahu anhu, er sagte, o Prophet, ich habe eine Idee. Er hat ihm gesagt, wir graben einen Tunnel und wir bleiben hinter dem Tunnel und die anderen, wenn sie kommen, wenn sie durch diesen Tunnel kommen möchten, dann werden wir sie sozusagen zurückschlagen können. Das ist die beste Lösung. Der Prophet hat es ihm gefallen und er hat das entschieden, wir machen das. Und dann haben die Muslime angefangen, diesen Tunnel, dieses Graben, großes Graben zu graben. Jeder hat ungefähr 40, jede 10 Männer haben 40, jede 10 Männer haben 40 Ellen bekommen. Das wird ungefähr 20 Meter. Je 10 Männer, die müssen 20 Meter graben. Salman al-Farisi, zu welcher Gruppe gehört er? Die Leute aus Mekka haben gesagt, der gehört zu uns. Die Leute aus Medina sagten, nein, der gehört zu uns. Der ist Perser, der ist kein Araber. Der Prophet sagte, Salman ist von uns, wir. Familie vom Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das war natürlich eine Ehre für Salman, radhuallahu alaihi, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm das gesagt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat laut gesagt, O Allah, das Leben ist das jenseitige Leben. O Allah, verzeihe den Muhajirin, den Auswanderern und den Empfängern Al-Ansar. Die Sahaba, sie haben laut dann gesprochen, haben gesagt, wir sind die Leute, die dem Propheten Muhammad Eid geschworen haben, dass sie sich bemühen, solange sie am Leben sind. Und Al-Bukhari und Muslim haben in As-Sahihain bezüglich Al-Ahzab etwas viel überliefert, aber von Al-Bara ibn Azib. Er sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gesehen, er hat auch Erde getragen und er hat auch Sand getragen mit den anderen und er hat gearbeitet und man konnte seine Farbe nicht mehr erkennen, weil er viel getragen hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat gesagt, ohne Allah, oh Allah, ohne dich konnten wir nicht recht geleitet werden. Und wir konnten auch nicht spenden. Und wir könnten auch nicht beten. Oh Allah, gib uns Ruhe in unseren Herzen und befestige unsere Füße, wenn wir kämpfen. Diese Leute haben Unrecht mit uns getan. Das sind die Leute von Mekka und die anderen. Und wenn sie uns töten wollen, dann akzeptieren wir, nicht. Das war Barakallahu Fikum, das war Gedicht von Abdullah ibn Rawaha, Ridwanullahi alayhi. Das war Gedicht von Abdullah ibn Rawaha, Ridwanullahi alayhi. Der Prophet hat das gesagt. Und er hat am Ende gesagt, Abayna, wir akzeptieren nicht, Natürlich, da hat man richtig gearbeitet. Wer hier ist, hat sich geschleicht sozusagen und zurück nach Hause gegangen? Die Heuchler. Die Heuchler, die wollten nicht mitmachen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesbezüglich Koran herabgesagt. Während die Sahaba und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Khandaq gegraben haben, dann haben sie einen großen Stein auf dem Weg gefunden und die haben geschlagen mit ihren Hammern und Axt und so, da könnten sie das nicht brechen. Salman ging zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, O Prophet, wir haben diesen Stein, Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagte ihm, wir haben einen großen Stein und wir können das nicht beseitigen, wir können das nicht brechen. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er hat Hammer oder Axt genommen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم den Axt von Salman genommen und hat einen Schlag geschlagen Dann gab es Riss in diesem Stein. Aber es gab Licht, das leuchtete die ganze Medina durch diesen Sahaba. Alle haben Allahu Akbar gesagt. Dann hat der Prophet den zweiten geschlagen, das gleiche. Den dritten Schlag, das gleiche. Und dann war dieser Stein gleich die Erde geworden, Sand geworden. Die Sahaba haben ihn gefragt, oh Prophet, was ist hier in diesem Zusammenhang? Ich meine, was ist los? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril alaihi salam kam zu mir und erzählte mir, dass meine Nation Persien einnehmen wird. Weil beim ersten Schlag, als der Prophet geschlagen hat, von Persien gesehen, von Kisra, und der hat auch von Al-Hira gesehen, der sagt, meine Nation wird das natürlich einnehmen. Und beim zweiten, da waren die goldenen Häuser von Römern. Und beim dritten, die Häuser von San'a, von Jemen. Und der Prophet sagte, ich verkünde euch die frohe Botschaft, dass ihr das übernehmen werdet. Und natürlich, barakallahu fikum, diese Verkündung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ist wahr geworden später. Natürlich, die Muslime 3000 Kämpfer und die waren. Das war ein neuer Plan, die Leute kannten sowas nicht und die Araber haben so eine Planung im Kampf nicht gehabt. فأقبلت قريش بجموعها وهم يرجون أن المسلمين يكونون بأحد فوصلوا المدينة فإذا هم أمام كروهنا وعسكر غطفان بمكان آخر كما ذكرنا الخندق ستة أيام والصحابة يحفرون فتراموا بالنبال عدة أيام وكان بردا شديدا نقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم الذي كان بينهم وبين النبي نقض العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقض بنو قريظة العهد؟ ما كان يريد أولا نقض هذا العهد. أولا ما كان يريد نقض العهد. حيي بن أخطب وهو زعيم بني قريظة. فما أراد كعب أن يدخله. لما استأذن عليه قالوا لا. قال له يا حويي إنك امرؤ مشؤوم وأنا عهدت محمدا فلن أنقض هذا العهد. فقال له ويحك يا كعب لقد أتيتك بعز الدهر لقد جئتك بقريش وغطفان وعهدوني ألا يرجعوا حتى يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستأصلوا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أراد أن يفعل ذلك، فبقي به ولا زال يتكلم معه حتى نقض كعب بن أسد العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن بني سعنة أسد وأسيد وثعلبة ما قبلوا أن ينقضوا العهد ووفوا بالعهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعاد بن معاذ، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بعثهم، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير إلى اليهود حتى يعرفوا الخبر. فإذا كانوا قد نقضوا العهد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبروا الناس، أما إذا ما نقضوا العهد فجاروا للناس أن هؤلاء ما نقضوا العهد. فوجدوا أن الخبر صحيح، فبدأ الصحابة يشاتموهم، يعني يشتمهم، خاصة سعد بن معاذ رضي الله عليه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هؤلاء قد نقضوا العهد. فقال رسول الله الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ فقال أبشروا بفتح الله ونصره، يعني بشرهم بالفتح والنصر للمسلمين. هنا بارك الله فيكم أصبح الناس تظن الظنون، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأتوهم من جهات عدة، واشتد الأمر على المسلمين أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يبعث 200 أو يعني مسلمة بن أسلم في 200 وزيد بن حارثة في 300 لحراسة المدينة، خوفا على النساء والذرار من غدر اليهود. كان قد عاهد اليهود أنهم ما يعني يكشفوا ظهره، فكشفوا ظهره وأصبح اليهود أيضا ضد المسلمين. والآن يستطيع الكفار أن يدخلوا من طرف اليهود وعندهم أيضا طرف الخندق، فالأمر صعب في هذه الأحيان. ولا بد أن يحمى أيضا النساء والأطفال اللي في المدينة. وهناك بارك الله فيكم مل المشركون من الانتظار، ملوا من الانتظار والجو بارد جدا و وانتظروا المطر وعاصف كان الجو. منهم عمر بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب، فأسرع إليهم علي رضوان الله عليه فنال منهم رضوان الله عليه. عمر بن عبد ود كان من أشجع فرسان العرب، كان من أشجع الفرسان. ويوم بدر جرح فلذلك لم يقاتل في أحد، فكان يوم الخندق بالنسبة له أمر عظيم. فخرج وقال من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال له يا عمر إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلا إحدى خلتين إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال أجل، قال فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. علي رضي الله عنه قال أدعوك إلى الله والرسول والإسلام. فقال لا حاجة لي بذلك. قال فأدعوك إلى النزال. علي رضي الله عنه. طبعا علي كان شاب صغير لسه يا أخوة، إذا فكرتم كم كان عمر علي، كان شاب صغير يعني ما كان كبير لسه رضي الله عليه. قال له لما يا ابن أخي، يا هذا عمر بن عبد ود، قال لما ما أحب أن أقتلك. فقال له علي لكني والله أحب أن أقتلك. فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضوان الله عليه. فلما رأوا الآخرون ذلك المنظر هرب. من أشجع فرسان العرب ضربوا علي ضربة واحدة، قتله رضوان الله عليه. وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة يريد كذلك أن يجتاز، فنزل إليه علي بن أبي طالب وقيل الزبير بن العوام فقتله. فأرسل أبو سفيان يعرض دية حتى يأخذ جثته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فإنه خبيث، خبيث الدية، نحن لا نأكل ثمن. الموتى ما عندنا في ديننا أنه والله تسلم القتلى وما الدية. وفي ذلك اليوم رمي سعد بن معاذ فقطع رضوان الله عليه. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذل أو أن يعني أن يجعل شيء بين الأحزاب ويفرق جمعهم، فبعث إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائبا غطفان، وساومهما على أن يأخذا ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما فقبلا. قبلا يأخذ ثلث الثمار ويرجع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال يا رسول الله أمرا نحبه فتصنعه أم شيئا أمرك الله فعفو فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا. فقال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم اجتمعوا عليكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من جهوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو بيعة، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذك. وهنا سبحان الله بارك الله فيكم، طبعا هيأ الله سبحانه وتعالى نعيم بن مسعود الأشجعي، ثم سنتكلم عن هذا بعد أن أشرح بارك الله فيكم. أنا تسألت بارك الله فيكم دستي 10,000 كنفة نعيشتم مدينة مارشيتن وندي مسلمة هابن جروسن تونل كقابل 6 تاجة لنك هابن زي دس فو برايت 6 تاجة لنك ونسو فادس اين شوتس دي أخبا كنت نسو فس نشت بس ويل زي هابن داخل ني جهون دس من اين تونل ودا اين قابن اين جروسس قابن قاب دامت من زي شوتس دان كامن دي 10,000 كنفة فون دين كفار ان اسمال ان احد ان Dann haben sie gedacht, die Muslime kommen nach Uhud. Die Muslime kamen nicht. Dann sind sie weiter, bis sie an Al-Khandaq, das wird an diesem Tunnel, gekommen sind, sie waren dann überrascht. Was ist los? Was sehen sie? Und da gab es keine andere Möglichkeit, außer dass sie dort bleiben und warten. Weil wenn sie in Khandaq reinkommen, dann werden die Muslime sie alle töten. Deshalb mussten sie sich überlegen, sie haben ihre Zelte dort aufgebaut und sind dort geblieben und es war sehr kalt und sehr windig und die Leute haben gewartet, dass es regnen wird. In diesem Moment, Barakallahu fikum, haben die Leute von Bani Qurayza, das war eine Gruppe von den Juden, sie haben den Vertrag abgebrochen mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben ihren Vertrag gebrochen, ihr Wort gebrochen. Die Juden hier von Bani Qurayza, sie haben einen Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt, dass sie keinen unterstützen gegen ihn und dass sie ihre Seite immer verteidigen, nicht dass jemand die Muslime angreift. Aber Huyay ibn Akhtab von Banu al-Nadir kam zu dem Führer von Bani Qurayza, Ka'b ibn Asad. Der hat ihm gesagt, ich möchte mit dir reden. Der hat ihm gesagt, nein, geh weg. Du bringst nur Probleme. Und ich will mit dir nicht reden. Der hat ihm gesagt, komm, ich habe dir eine Ehre geholt. Das wird für dein ganzes Leben sein. Alle Araber und die Führer von Araber sind hinter mir und wir wollen die Medina angreifen und diese Leute werden nicht zurückkehren, bis sie den Propheten Muhammad s.a.w. getötet haben. Der hat mit ihm gesprochen, am Ende hat er akzeptiert und die haben das gebrochen, den Vertrag mit dem Propheten Muhammad s.a.w. Außer drei Familien von ihnen, sie haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Der Prophet s.a.w. hat davon gehört. Dann hat er Sa'd ibn Mu'ad, Sa'd ibn Ubada und Abdullah ibn Rawaha und Khawat ibn Jubair, vier hat er zu ihnen geschickt. Der Prophet sagte ihm, wenn ihr diese Leute fragt und diese Leute haben wirklich ihren Vertrag gebrochen und sie halten sich nicht mehr, dann sagt keinem. Wenn sie aber noch den Vertrag halten möchten, dann sagt ihr allen Muslimen, ist es kein Problem. Die Sahaba radhiyallahu anhum waren bei ihnen, dann hat man ihnen gesagt, ja, wir wollen keinen Vertrag mehr mit euch. Dann hat Sa'd Mu'ad sie beschimpft. Sa'd Mu'ad sagte ihm, komm, das Thema zwischen uns und ihnen, das Problem ist größer jetzt als Schimpfen. Sie waren zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben ihm erzählt, der Prophet sagte, Allahu Akbar, die frohe Botschaft verkünde ich euch. Dann hat sich sallallahu alaihi wasallam hingelegt ein bisschen und dann war er wach, der hat ihnen gesagt, ich verkünde euch die frohe Botschaft, ihr werdet die Befreiung und den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Die Muslime natürlich hier waren in einer Lage, die so schlimm war, deshalb musste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kinder und die Frauen schützen, weil er jetzt zwei Feinde hat. Einmal von ihnen, die Banu Qurayza, und einmal die Kuffar, die von Mekka gekommen sind. Und die Muslime, natürlich, haben Angst gehabt. Was wird jetzt passieren? 10.000 Kämpfer und auch die Juden von der anderen Seite. Und die Frauen, die Kinder müssen geschützt werden. Und es gibt nur diesen Tunnel. Manche von Nicht-Muslimen, das wird von Götzendienern, von Leuten von Mekka, sie haben keine Geduld mehr gehabt, weil das sehr kalt war. Sie wollten schnell kämpfen und fertig. Sie wollten durch den Tunnel oder die wollten durch dieses Graben damit sie kämpfen. Unter anderem, einer hieß Amr ibn Abdud. Amr ibn Abdud. Und der war einer der besten Kämpfer der Araber. Der war sehr bekannt, dass er stark ist und so. Dieser Amr ibn Abdud, der hat immer, als er gekämpft hat, der hat immer zwei Wahlen bekommen. Und er hat eine davon gewählt. Dieser kam mit ein paar Leuten und sie wollten durch das Graben. Ali ibn Abi Talib und eine Gruppe von Sahaba. Sie haben das geschützt. Ali, radhiyallahu anhu, sagte ihm, er sagte ihm, oh Amr, du bist doch derjenige, der immer eine Wahl von zwei genommen hat. Und ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Ich rufe dich zu Allah und zu seinem Propheten zum Islam auf. Dieser Amr ibn Hud sagte, ich will das nicht. Er hat ihm gesagt, dann kämpfen wir. Er hat ihm gesagt, dieser Amr, der hat Ali ibn Abi Talib gesagt, Ali war noch junger Mann. Er hat ihm gesagt, ich will dich nicht töten. Ali ibn Abi Talib sagte ihm, aber ich will dich doch töten. Ali hat ihn nur einen Schlag geschlagen, der hat ihn fertig gemacht. Radwallah Ali. Als die Leute das sahen, dann sind sie alle geflohen von Kuffar. Dann kam Nawfal ibn Abdullah ibn Mughira. Auch wollte durch das Graben, Ali ibn Abi Talib hat ihn nochmal geschlagen. Abu Sufyan hat angeboten, 100 Kamele für seine Leiche zu geben. Der Prophet sagte, nehmt das weg, das ist boshaft. Und wir nehmen kein Geld, wir nehmen auch kein, sozusagen, kein Ersatzgeld, Ersatz für so eine Leiche wegschmeißen. Sa'd Mu'ad, radhiyallahu alayhi, wurde verletzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihn behandeln, aber Sa'd Mu'ad später starb. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, so, dann wollte er prüfen, wie stark diese Verbündeten sind. Ob sie wirklich so stark, diese Verbindung so stark ist zwischen ihnen oder nicht. Dann hat er zwei Führer von ihnen ein Angebot geschickt. Wenn sie weg, nach Hause weggehen, dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen ein Drittel von den Früchten von Medina geben. Die haben gesagt, ja, wir akzeptieren. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Mu'ad und Sa'd ibn Ubada, die Führer von Medina, der hat ihnen gesagt, was sagt ihr dazu? Da haben sie gesagt, oh Prophet, wir haben Götzen angebetet und diese Leute haben Götzen angebetet und sie haben von uns niemals ein Stück Dackel bekommen, außer dass sie gekauft haben oder dass wir das als Leihe gegeben haben. Jetzt, nachdem wir die Götzen verlassen haben und wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an und wir haben dich, jetzt werden wir Angst haben, Wallah, wir geben ihnen kein Stück Dackel. Und wenn sie ein Schwert haben, dann sind wir bereit. Der Prophet sagte, okay, das machen wir. Das machen wir. Der Prophet wollte damit etwas anderes erreichen. Wie die Muslime erstmal stark sind und wie die anderen sozusagen die Verbindung zwischen den anderen sozusagen schwach ist. Mu'ayn ibn Mas'ud al-Ashja'i kana min Ghatafan wa kana sadiqan li Quraysh wal-Yahud fa'ata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala lahu ya Rasulullah inni qad aslamt وقومي لا يعلمون بإسلامي فمرني بأمرك حتى أساعدك. سبحان الله. شوف أخوة، بعد الشدة لابد من الفرج، لابد، وبعد الضيق لابد، بعد العسر لابد يأتي اليسر، هكذا. فذلك اشتدي أزمة انفرجي. ولذلك أهل العلم يقولوا الأمر إذا ضاق ضاق ضاق اتسع. سبحان الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل ولكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فتوجه نعيم إلى بني قريظة فقال يا بني قريظة تعرفون ودي لكم وخوفي عليكم وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. قالوا نعم لست عندنا بمتهم. احنا ما اتهمنا. فقال لقد رأيتم ما وقع ببني قينقاع وبني نضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجلاهم عن المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم عن المدينة. قال وإن قريش وغطفان ليسوا مثلكم، فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم، وأما أنتم فتتساكنون الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاقة لكم بحربه وحدكم فعرى أن لا تدخلوا في هذه الحرب حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم، بأن تأخذوا منهم رهائن 70 شريفا منهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تنجزوا، أي حتى تقتلوا. وقالوا لقد أشرت برأيك، هذا جيد، فعلا جيد. عليك. ثم قام من عندها وتوجه إلى عين إلى قريش، فاجتمع برؤسائهم وقال: أنتم تعرفون ودي لكم ومحبتي لكم، إني محدثكم حديثا فاكتموه عني. فقالوا: نفعل. قال: إن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان جمعا من أشرافهم ونعطلكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك حتى نستأصلهم؟ ثم خرج حتى أتى غطفان فقال نفس الشيء لغطفان. فلما كانت ليلة السبت من شوال أرسل أبو سفيان محارب رؤوس غطفان وفدا برئاسة عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة، فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، يعني الإبل والخيل، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. فقالوا لهم: هذا يوم السبت، عندنا يوم السبت، وهذا ما نستطيع أن نفعل شيء، فتعطونا رهطا من رجالكم، لأننا نخشى إن خسرتم الحرب ذهبتم تركتمونا. فلما رجعت الرسل قالوا: والله هذا الذي قاله نعيم صحيح. قالوا: هذا الذي قاله نعيم صحيح. فقالوا: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا. فقالت بنو قريظة: الذي قاله نعيم صحيح. وهنا بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وفي رواية: اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وكان يقول: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فاستجاب الله لرسوله والمؤمنين، ونزل المدد من السماء، وأرسل الله عليهم ريحا شديدة في ليلة شاتية باردة، فهدمت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرارهم وفعلت فيهم الأفاعيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام في تلك المرحلة، فقال: من رجل، أو من هو الرجل، يعني يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، لأنه كان في خوف شديد وبرد شديد وفزع وجوع. فقام حذيفة بن اليمان فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فدخل حذيفة القوم وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، فقام أبو سفيان فقال: لينظر كل امرئ من جليسه. فأخذ حذيفة بيد الرجل الذي كان جنبه فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. وتنادى الأعراب بالرحيل، فهربوا وتركوا كل شيء. ثم رجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة يكبرون الله سبحانه وتعالى ويقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا بارك الله فيكم هزم الأحزاب وانتصر المسلمون في هذه الغزوة العظيمة. بارك الله فيكم. Wir haben über eine Person gesprochen. Das ist Nuaim. Nuaim ibn Mas'ud al-Ashja'i. Und er war von Ghatafan, von einem arabischen Stamm. Dieser Nu'aym war befreundet mit den Juden und befreundet auch mit den Arabern. Nu'aym kam zum Propheten. Schaut mal, es gibt eine Regel. Man muss diese Regel verstehen. Wenn etwas sehr eng wird, wenn etwas sehr schwer wird, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala die Erleichterung. Das bedeutet, wenn die Sache schwer ist, dann kommt danach Erleichterung. Egal in welchem Thema. Innama al-usri yusra. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man Geduld zeigt, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala eine Möglichkeit, eine Erleichterung. Dieser Nu'aym kam zum Propheten. Der hat ihm gesagt, oh Prophet, ich bin ja von Ghatafan, aber ich habe den Islam angenommen und ich verstecke meinen Islam. Ich kann den Leuten nicht sagen, ich bin Moslem geworden. Und ich kann dir helfen. Der Prophet sagt ihm, du bist eine Person, was kannst du machen? Der hat ihm gesagt, nur gib mir den Auftrag und ich mache das. Der Prophet sagte ihm, okay, du hast unseren Auftrag. Und wenn du nicht viel machen kannst, aber mindestens, dass du etwas tust, dass das leichter für uns wird. Nämlich, Krieg ist auch sozusagen ein Tricks. Wenn du tricksen kannst, dann kannst du machen. Nu'aym ist zu den Leuten von den Juden gegangen. Er hat ihnen gesagt, schaut mal, ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich euch mag und ihr seid meine Freunde. Und ich werde euch etwas erzählen, aber ihr dürft keinem davon erzählen. Wir haben gesagt, bitteschön, wir kennen dich und niemals haben wir etwas gegen dich. Er hat gesagt, die Muslime, die Leute von Mekka und von Ghatafan, die sind gekommen. Und sie werden ein paar Tage hier bleiben. Und wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie zurück nach Hause. Und ihr werdet allein hier bleiben und die werden euch mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam allein lassen. Und dann habt ihr keine Kraft gegen ihn zu kämpfen. Aufpassen. Dann haben sie gesagt, was sollen wir tun? Er hat gesagt, am besten, ihr verlangt von den Quraysh und von Ghatafan und von anderen Arabern 70 Leute von ihren Führern als sozusagen als Sicherheit für euch, dass sie bleiben. Da haben sie gesagt, das ist gute Meinung. Dann ist Nu'aym zu Quraysh gegangen. Er sagte ihnen, die Juden, die haben sich überlegt und jetzt haben sie festgestellt, dass sie Fehler gemacht haben und sie werden zurück zu Muhammad kehren, sallallahu alaihi wasallam, und die werden euch alleine lassen und die werden von euch vielleicht auch etwas verlangen, damit sie eure Führer töten. Die haben gesagt, was sollen wir tun? Da hat gesagt, am besten, ihr seid jetzt gewarnt. Der ging auch zu Ghatafan, der hat ihnen das Gleiche gesagt. Dann hat Abu Sufyan eine Delegation geschickt zu den Juden. Wir wollen kämpfen, was sagt ihr? Dann haben sie gesagt, heute ist Samstag, wir können nicht kämpfen. Wir müssen warten. Und zweitens, wir kämpfen nicht, solange wir keine Sicherheit von eurer Seite haben. Weil, wenn ihr jetzt zurückkehrt und ihr lässt uns hier allein, dann werden wir verlieren. Gebt uns eine Gruppe von euren Führern als Sicherheit. Dann kamen die Delegation zu Abu Sufyan, sie haben ihm das erzählt. Abu Sufyan hat gesagt, das stimmt, was Nu'aym gesagt hat. Die Juden auch haben gesagt, das stimmt, was Nu'aym gesagt hat. Und das war sozusagen ihre Verbindung. Oder diese Verbündeten waren zerfallen. Und hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bittgebet gemacht. Viel Bittgebet gemacht, sallallahu alaihi wasallam. O Allah, derjenige, der das Buch herabgesandt hat. O Allah, derjenige, der schnell abrechnet. O Allah, der die Verbündeten vernichtet. O Allah, lass uns gegen diese Leute oder diese Leute besiegen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Wind geschickt und Regen geschickt. Und das war sehr kalt. Und alle Zelte von Kuffar, die wurden gerissen. Und das war so dunkel und so kalt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ging zu diesen Leuten und der schaut, was sie sagen, was sie machen, und diese Person wird mein Partner sein in Jannah. Der wird mit mir in Jannah kommen. Und jemand hat das, hat das gemacht und er ging zu ihnen in der Nacht, der saß zwischen ihnen. Da hat Abu Sufyan gesagt, jeder nimmt die Hand von dem anderen neben ihm. Hudhayfa hat die Hand von jemandem genommen und die sind so geblieben und dann haben die Araber Angst bekommen, was mit ihnen passiert. Hat einer von ihnen gesagt, bestimmt hat Mohammed euch etwas getan, wie Magie. Am besten wegfliehen. Und dann sind weg von Medina und so wurden sie besiegt und die Muslime haben gewonnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Muslime kehrten zurück nach Medina und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala Lob gepriesen für das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Und das war, barakallahu fikum, Ghazwat al-Ahzab. Das war Ghazwat al-Ahzab. Das bedeutet, es gibt auch im Koran die Erwähnung von al-Ahzab, barakallahu fikum. Es gibt natürlich Surat al-Ahzab. Surat al-Ahzab, das ist im Koran und dort kann man natürlich die Geschichte auch lesen. Bis hier, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, werden wir stoppen und das nächste Mal machen wir weiter mit Ereignissen, die im Jahre 5 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad s.a.w. passierten. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallim kathira. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu lik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die Brüder und Schwestern im Internet, kein Schaden. Die Brüder und Schwestern im Internet, jetzt machen wir Schluss. In ein paar Minuten, dann werde ich euch ja die Rede von heute laufen lassen. Und inshallah, dann später machen wir Fragen, bi'idhni ta'ala. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Oder wollt ihr Gebet mitmachen? Dann können wir. Natürlich nicht mitmachen, nicht mitbeten. Man darf nicht mitbeten. Ja, es gab so einen Fall. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر